Mein Leben war ein einzig Jagen nach dem Glück. Ich wusste nichts von Gott und nichts von Golgatha. Ein Teil des Lebensweg lag hinter mir zurück, bis Gott mich suchte und ich endlich sagte ja. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab. Als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab. Als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam, ich sah viel von der Lust und Freude dieser Welt, doch Reichtum, Ruhm und Ehre machten mich nicht frei. Mein Herz sucht ruhelos nach Frieden, Seelenruh, bis ich erkannte, dass mein Ruheplatz Jesus ist. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab. Als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab. Als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam, so glücklich wie bei Jesus war mein Leben nie. Er gab mir alles, was mein Herz ersehnte je. Und wenn ich heute denk den Lebensweg zurück, so weiß ich, Jesus brachte mir das höchste Glück. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab. Als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab. Als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam.